Die russischen Freunde betonten, dass die siegreichen Traditionen von Songun Korea unvergänglich seien. Der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation und weitere sagten nach der Besichtigung des Museums über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, dass sie nun klar im Bilde seien, wie das koreanische Volk den arroganten USA eins auf die Nase gegeben habe. Weiter betonten sie, dass Präsident Kim Il-sung mit den eigenständigen und hervorragenden militärischen Ideen und Kampfmethoden den in der Geschichte des Weltkrieges einmaligen Siegesmythos geschaffen habe. Sie hoben hervor, dass Korea das einzige Land in der Welt sei, das den USA eine große Niederlage versetzt habe. Die siegreichen Traditionen von Songun Korea würden dank der Führung vom hervorragenden Heerführer Genossen Kim Jong-un, der an der Spitze der Revolution die Ideen und die Sachen von Staatsführern älterer Generation treu übernommen habe, ewig fortgesetzt.